Niemandsland. Sie hören eine Radiosendung in deutscher Sprache. Niemandsland. Auf 91.4 FM. Kontrabanda in Barcelona. Ein freies Radio für bewusste Menschen. Seit 1998 im Äther. Muerto Pei. Ayer, un domingo de noviembre de 2018, ha muerto nuestro amigo de Contrabanda FM, Pablo Gómez Picasa. Ya no hay ríos de Dekar, nunca más. Estamos tristes. Las banderas de la tierra de nadie están a medio asta. Pei ya no está con nosotros. Estamos tristes. Leb wohl, farewell, Pei. Amigo, compañero de Radio Contrabanda. Unser Radiofreund Pei ist gestern gestorben. Er war jung. Gerade mal 54 Jahre alt. P. Pablo Gómez Picasa. Er hatte eine Sendung, die hieß Die Flüsse von Dekar, Los Ríos de Dekar. Und diese Sendung werden wir jetzt nie mehr hören können. Wir trauern. Die Fahnen im Niemandsland wehen auf Halbmast. P. ist nicht mehr unter uns. Wir trauern. Leb wohl. Farewell, P. Freund, Radiokamerad von Contrabanda. Thank you. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Verdammt lang her, weil ich fast alles ernst noch. Verdammt lang her, da ich an jetzt glaub. Und dann der Schock, wie dann das ob mich zukommt. Merkwürdig wohl, so mancher ist lang löf. Es ist lang her, da dich fürst zu ihr trottlos stund. Und für Enttäuschung, ich nehme die Kunst. Ich weiß noch wie, ich nur von dir träume. Wovon ich nie wusste, wie ihr zirke sollt. Für lauter Sökerei, das Fingerglas versäumt man. Und überhaupt, war ich wo Finger wollt. Ne Kopf voll nix, nur die paar instinktive Tricks. Hört so lang, bis du dich durchblickst. Verdammt lang her. Ich war nicht so letzte Bildchen Mordern. Ob mir erlebt, tatsächlich jetzt nicht. Ob ich jetzt da bin, wo ich in dem Holtan. Ob mir mich fährt, ob die Tour nicht verdrückt. Ich will, ich will. Ob du nur laut machst oder lest, könnt nur auf an, dass du das ist. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 95. Teil. Die Schlacht um Madrid. Als noch alles möglich war. No pasarán. Pasaremos. Pueblo de España en pie. Mitte November 1936. Ein neutraler Beobachter der Belagerung von Madrid, der französische General Duval, sagt über Francos Misserfolg: Am 16. November wurde ein Sturmangriff versucht. Er glich einem nachdrücklichen Handstreich und führte zu keinem Erfolg. Vom 6. bis zum 25. November wurden heftige und sinnlose Luftbombardements auf Madrid unternommen, auch einige Beschießungen durch Artillerie fanden statt. Alles blieb ohne Wirkung. Der Plan der Einnahme von Madrid schien durch zu langes Warten hinfällig geworden zu sein. Seit dem ersten Beschuss hatte sich gar zu viel verändert, angefangen von den Regierungsmilizen. Die Offensive, die von Badajoz vorgetragen worden war, erlahmte also in den Vororten der Hauptstadt. Hingegen half sie dem General Franco beträchtlich in seinem Bestreben, die Fronten, die die beiden nationalen Teile trennten, zu seinen Gunsten zu verändern. Franco besaß jetzt mehr als die Hälfte des Territoriums auf der Halbinsel. Und diese Hälfte war die weit bessere, weil sie vorwiegend aus bewirtschaftetem Boden bestand, der dem Land einen ansehnlichen Teil der erforderlichen Nahrung lieferte. Dank dessen war für die ganze Folgezeit auf Seiten der Nationalen keine Beschränkung der Lebensmittel notwendig. Ja, es ist nicht einmal eine Erhöhung der Preise festzustellen. Die Einfuhr konnte nahezu ausschließlich auf Kriegsmaterial beschränkt werden. Sie findet freien Eingang über Portugal, während die Regierungsleute forthin nur noch über den einzigen Durchgang an der französischen Grenze verfügen. Die Volksfrontregierung ihrerseits ging aus dem Feldzug des Jahres 1936, und das war ein Erfolg von großer Tragweite, mit der Behauptung Madrids hervor. Der Erfolg wurde noch wertvoller dadurch, dass er nicht als zeitweilig angesehen werden konnte. Es war für die Nationalen vorläufig beinahe unmöglich, die Mattsetzung noch einmal zu versuchen. Hätte man die Sturmangriffe fortsetzen wollen, so hätte man Madrid zerstört. Wobei das Endergebnis eines solchen Vorgehens noch nicht einmal feststand. Blieb die Einkreisung als das einzige annehmbare Mittel, zum Ziel zu kommen. Aber es genügte ein Blick auf die Karte und auf die Stellungen der beiden Gegner, um klar zu erkennen, dass eine Einkreisung eine ganze Zeit lang noch nicht durchführbar sein würde. Über die Lage Anfang Dezember berichtet der liberale englische Journalist Geoffrey Cox. Als wir am 1. Dezember in der britischen Botschaft die Nachrichten der BBC hörten, kam die Meldung, dass 3000 Deutsche in Cadiz an Land gegangen seien. Wir wussten, dass damit die Schlacht um Madrid in ein neues Stadium getreten war. Die erste Schlacht war von der Regierung gewonnen worden. Daran gab es keinen Zweifel. Ende November war Franco zum Stillhalten gezwungen. Der Angriff auf die Universitätsstadt war aufgehalten. Während der letzten Wochen des Monats hatten die Nationalisten ihre Anstrengungen auf den Abschnitt gegen die Escorialstraße hin konzentriert. Sie hofften, über das offene Land im Norden der Stadt bis zu den nördlichen Vororten und den Trinkwasserspeichern vorzustoßen. Tag für Tag griffen sie Nahumera und Pozuelo de Alarcón an. Aber auch hier versperrten ihnen die internationalen Brigaden den Weg. In den Gräben, die sich durch das hügelige und mit Felsbrocken bestreute Land zogen, hielten sie diese Front, wie sie zuvor die Universitätsstadt gehalten hatten. Hier zeichnete sich vor allem das Garibaldi-Bataillon unter Leutnant Pacchiardi besonders aus, indem es Angriff auf Angriff der Marokkaner abwies. Ohne große Verstärkungen und den Einsatz neuer Waffen, wie beispielsweise Gas, würde Franco nicht weiter vorankommen. Der Winter machte sich bemerkbar. Die Nässe und die Kälte hinderten die Marokkaner und die anderen Truppen der Nationalen mehr als die Regierung, die Schutz in der Stadt hatte. Die Wasserversorgung wurde für die Rebellen in der Casa del Campo schwierig. Auch die Lebensmittelversorgung wurde immer schlechter. Täglich gab es mehr überlaufende Soldaten, die zu den Regierungstruppen kamen. Einmal sah es so aus, als ob Franco Gas einsetzen würde. 10 Männer der internationalen Brigaden mussten mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ärzte erklärten, die Symptome glichen denen, die bei Grünkreuz auftreten. Eilig wurden auf Lastwagen französische Gasmasken an die Front gefahren. Professor J.B.S. Haldane kam aus London, um die Regierung in Vorsichtsmaßnahmen gegen Gaskrieg zu unterweisen. Aber die Linien der Rebellen waren den Stellungen der Regierungstruppen zu nah und die Fronten waren zu sehr ineinander verkeilt, um einen Gasangriff zu einem brauchbaren Instrument der militärischen Maßnahmen zu machen. Bis dahin war es nie benutzt worden. Und diese Geschosse der Nationalen, die zu den Gasvergiftungen geführt hatten, waren wohl nur zu Versuchszwecken abgefeuert worden. Unterdessen kamen Meldungen von verstärkten Aktionen der Regierungstruppen an den anderen Fronten, wobei es sich um eine jener Maßnahmen handelte, die Kléber als eine große Hilfe für die Regierungskräfte bezeichnete. Von Bilbao aus drängten die Basken auf die Verbindungswege zwischen Burgos und San Sebastian. An der Aragon-Front begannen die Katalanen eine Offensive. Am 27. November kam die Nachricht von einem Angriff der Regierungstruppen auf Talavera, das am frühen Morgen völlig überraschend beschossen worden war. Franco befand sich tatsächlich in einer gefährlichen strategischen Position. Er griff aus dem Kopf einer langen Speerspitze an, die sich von Talavera und Toledo vorschob. Sein Nachschub rollte fast vollständig auf den beiden Hauptstraßen zu diesen beiden Städten. Seine Flanken waren lang und frei. In der Universitätsstadt, die etwa die Spitze der steil vorspringenden Front bezeichnete, waren seine Truppen von drei Seiten von Regierungsverbänden umgeben. Alle Reserven und Nahrungsmittel mussten auf Wegen herangebracht werden, die unter dem Beschuss der Regierungstruppen lagen. Es wurde jetzt klar, dass ein wilder Vormarsch bis zum Stadtrand von Madrid ein schwerer taktischer Fehler gewesen war. Madrid war kein Dorf, aus dem man die Miliz einfach hinausjagen konnte. Im Oktober hätte er, statt immer weiter das Tajo-Tal nordwärts auf Madrid vorzustoßen, noch nach Aranjuez, Chinchón und Albacete vorstoßen können. Stück für Stück hätte er so die Stadt einschließen und ihren Nachschub an Lebensmitteln und Munition, Wasser sowie den Elektrizitätsbedarf abschnüren können. Dabei wäre er stets auf offenem Feld gewesen, wo sich die Überlegenheit seiner ausgebildeten Truppen stärker bemerkbar gemacht hätte. Stattdessen entschloss er sich selbstsicher zu einem Frontalangriff. Wahrscheinlich war es die falsche Ansicht, dass das Volk nicht kämpfen würde und das übermächtige Verlangen, Madrid einzunehmen und so die Anerkennung durch die Regierungen der europäischen Großmächte zu erhalten, was ihn verlockte und ihn dann für Monate vor der Hauptstadt aufhielt. So war es kein Wunder, dass Anfang Dezember die Madrileños, Madrider, wieder optimistisch wurden. Jene Plakate, die das besagten, Losungswort Sieg, wurden plötzlich glaubwürdig. Statt No pasarán, sie werden nicht durchkommen, hieß es nun Nos pasaremos, wir werden durchkommen. Jeder Tag verhalf der Republik zu besser ausgebildeten, besser disziplinierten und besser bewaffneten Truppen. Um die Stadt wuchsen die Befestigungen und die Schützengräben. Madrid sah Ende November ganz anders aus als in den ersten Tagen des Angriffs. Auf den 10 Meilen Front zwischen Villaverde und der Straße nach Escorial schien man sich auf einen Grabenkrieg einzurichten. Wir stellten sogar wilde Spekulationen darüber an, wie die Stadt aussehen werde, wenn man die Rebellen bis über Getafe hinaus zurückwerfen werde. Da hörten wir, Hitler und Mussolini seien bereit, Franco jene Soldaten zu geben, die er so dringend brauchte. Danach verging kaum ein Tag, an dem nicht neue Berichte eintrafen, die besagten, dass mehr Italiener in Algeciras und mehr Deutsche in Cadiz eintrafen. General Vaupel, Hitlers Militärberater, war schon seit 3 Wochen unter der Verkleidung eines Chargé d'Affaires in Francos Hauptquartier. Er hatte nach Berlin berichtet, dass zur Einnahme von Madrid mindestens weitere 30.000 Mann an Truppen nötig sein würden. Das Schicksal Madrids, das wurde mehr und mehr klar, war nicht länger von jenen Männern mit unrasierten braunen Gesichtern auf den Barrikaden abhängig, sondern es entschied sich bei jener nervös erregbaren Person in einem Landhaus in den verschneiten Bergen Bayerns, bei schnell sprechenden Franzosen in den Konferenzzimmern in Paris, bei den britischen Ministern, die unter den entlaubten Bäumen von Chequer spazieren gingen. Der erste Kampf um Madrid war gewonnen. Die Stadt hatte sich selbst den Weg in die Freiheit erkämpft. Aber von nun an veränderte sich der Spanische Bürgerkrieg zu einem ganz anderen Kampf, der durch die italienische und deutsche Invasion in Spanien bestimmt war. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 95. Teil. Eine Niemandsland-Produktion, 2018. Literaturhinweis: General Duval und Geoffrey Cox wurden zitiert nach dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, herausgegeben und eingeleitet von Hans Christian Kirsch, erschienen 1967 im Karl Rauch Verlag Düsseldorf. No pasarán. Pasaremos. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Schwarzes Madrid! Das Weltall brüht, die Menschheit blüht, wir gehen mal. Schicken dir die Faschisten auch ihre Söldner ins Land. Sie alle werden zerbrechen an deinem Widerstand. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Schwarzes Madrid! Das Weltall brüllt, die Menschheit blüht, wie wir Erdball sind. Wollen sie uns verwehren, an deiner Seite zu sein? Die kühnsten Kämpfer auf Erden marschieren in deinen Reihen. Halt, Stand! Rotes Madrid! Halt, Stand! Schwarzes Madrid! Das Weltall brüllt, die Menschheit blüht, wie wir hier frei sind. Historische Schaltkreise 11. Tanzt den Ethno-Tango. Dritter Teil. Präsident Ubu. Achtung, Achtung, Achtung. Bürger Krakatonien. Das spricht euer Präsident Ubu. Nur ein eigener Staat kann uns römischen Übel erlösen. Ein als Republik neugeborenes Krakatoniatum. Der einzige Weg hinaus aus den jahrhundertealten Unterdrückung und das römische Reich. Bürger von Krakatonien, es spricht euer Präsident aus dem germanischen Exil. Erhebt euch! Erhebt euch! Erhebt euch gegen Rom! Werft die römischen Besatzer hinaus aus Krakatonien! Dann werde ich zurückkommen und mich anführen. Bis dahin, seid mutig und stark. Es grüßt euch euer Präsident Ebu. Die Unabhängigkeit aus. Los, ruf endlich diese verdammte Unabhängigkeit aus. Eine Silberwolke streichelt kosend übers blaue Meer. Eine Silberwelle schmeichelt, komm, ich liebe dich so sehr. Als die Wolke dies vernommen, ward ihr Dasein trüb und trist, dass sie sich in Tropfen auflöst und die Welle küsst. Irgendwann fängt ein kleines Märchen an. Irgendwo kommt irgendwer, einfach von woher. Irgendwer sieht irgendwann dich mit einem Lächeln an. Mach dich so unendlich froh, irgendwann und wo. Lächelt Sonne in dein Leben, jagt die Wolken fort. Kann unendlich viel dir geben, schon mit einem lieben Wort. Irgendwann und irgendwie wirst du glücklich wie noch nie. Irgendwie und irgendwann fängt auch die große Liebe an. Fängt auch die große Liebe an. Sonne in dein Leben, jagt die Wolken fort. Kann unendlich viel dir geben, schon mit einem lieben Wort. Irgendwann und irgendwie wirst du glücklich wie noch nie. Irgendwie und irgendwann fängt auch die große Liebe an. Freitag, 26. Oktober 2018. Es ist kurz nach 12. Ich befinde mich hier in der Aula Magna der Universidad de Barcelona. Und es gibt ein Seminario Internacional, Historia y Memoria de las Brigadas Internacionales, una mirada Est-Oest. Geschichte und Erinnerung an die internationalen Brigaden, ein Blick Ost-West. La organizadora de este evento, Historia y Memoria de las Brigadas Internacionales, una mirada Est-Oest, Lourdes. Hola Lourdes, a lo mejor una valoración y un saludo a los radio oyentes de Contrabanda Niemandsland. Hola, buenos días, Niemandsland. ¿Ya? Aquí desde la Universidad de Barcelona, en el Seminario Internacional de Historia y Memoria de las Brigadas Internacionales, una mirada Este-Oeste. Pues estamos encantados porque está siendo, teniendo un éxito espectacular. Tenemos más de 200 inscritos y los no inscritos. Un abrazo. Muchas gracias. Es que los... presentación del proyecto Seed Prince. In der Aula Magna der Universität von Barcelona gab es am vergangenen Freitag eine interessante Veranstaltung zum Thema Geschichtsbewusstsein. Ein internationales Seminar fand statt, dessen Titel, wie gerade gehört, lautete Historia y Memoria de las Brigadas Internacionales, una mirada est-oest. Mal kurz aus dem Katalanischen übersetzt, Geschichte und Gedenken oder Erinnern, wie man will, an die internationalen Brigaden, ein Blick Ost-West. Das Seminar ging von morgens 9:30 bis 19 Uhr am Abend, am frühen Abend. Internationale Referenten und Referentinnen waren da, aus Holland, aus Polen, aus Frankreich, aus den USA, und sie sprachen und die Leute debattierten im Rahmen der folgenden Thematik. Wer waren all diese Männer und Frauen, die aus über 50 Ländern im Spätsommer und Herbst 1936 nach Spanien eilten, um gegen den Faschismus zu kämpfen? Das Seminar begann mit einer Einführung in das komplexe Thema Spanischer Bürgerkrieg und die Dokumentierung der Brigadisten und Brigadistinnen. Wir begehen ja dieses Jahr 2018 den 80. Jahrestag des Spanischen Bürgerkrieges und der Brigaden. Frau Lourdes Prades Artigas von der Universität Barcelona gab um 12 Uhr eine Einführung in die Arbeit und Funktionsweise des Dokumentationszentrums über die Interbrigaden. Es gibt da eine klasse Webseite, ich zitiere mal kurz die Adresse, die heißt crai.ub.edu. Also, es gibt eine Webseite, die mit vielen Dokumentationssites weltweit vernetzt und verlinkt ist. Das heißt, man geht zum Beispiel auf holländische Brigadistinnen und findet direkt den Link zu holländischen Webseiten, die über das Thema vertiefen und weiter informieren. Also wie gesagt, es wurde sehr ausführlich erklärt, worum es geht, und Frau Artigas erklärte uns auch ganz klar, dass die Geschichte des Spanischen Bürgerkrieges eigentlich ausreichend dokumentiert sei und darauf wolle man sich nicht konzentrieren, sondern es gehe vielmehr darauf, die einzelnen Brigadisten und Brigadistinnen alle und jeden zu erforschen und seine Biografie auszukundschaften. Dann sprach Frau Yvonne Scholten, Achtung, das ist eine Holländerin, wie man schon hört, die hielt ein interessantes Referat über die Frauen in den Brigaden und stellte uns drei holländische Kämpferinnen bzw. Brigadistinnen vor. Angesprochen wurde hier auch das Thema Machismus und die Rolle der Frauen im Krieg bzw. in den internationalen Brigaden. So gab es eine Anordnung des Brigadeführers Luigi Longo, in der er ausdrücklich auf die zerstörerische Wirkung von Frauen auf die Männerbrigaden hinwies, was für uns heutige Menschen grotesk klingt. Es gab auch ein paar Lacher, aber das Lachen blieb einem schon irgendwie ein bisschen im Halse stecken, weil Frau Scholten das wirklich sehr ernst nahm, dieses Thema. Dann sprach eine Frau aus Polen von der Uni Stettin, die heißt Inga Oleksiuk, über die polnischen Freiwilligen bei den Brigaden und den unglücklichen Fall ihres Großvaters. Dieser Großvater, der Frau Oleksiuk, kam als großer, blonder, blauäugiger Pole nach Spanien und wurde dann in ein deutsches Bataillon gesteckt, obwohl es ja das polnische Bataillon Dąbrowski gab. Es ging bei diesem Beitrag von Frau Oleksiuk auch um die Aufarbeitung und die Behandlung der Brigadisten im Nachhinein in Polen, im sozialistischen Polen. Gut, am Nachmittag gab es einen runden Tisch mit weiteren Redebeiträgen und Referaten zum Thema historisches Erinnern in Ex-Jugoslawien und es wurde auch sehr ausführlich über die Lincoln-Brigade gesprochen. Abraham Lincoln, amerikanische Freiwillige im Spanischen Bürgerkrieg. Die historische Bedeutung dieser internationalen Hilfe war ein Beweis für gelebte Solidarität und Freundschaft unter den Völkern. Auch Niemandsland will zum Verständnis und Verstehen geschichtlicher Erinnerung und des Gedenkens beitragen. Man muss die Bedeutung dieses Einsatzes als, ja, könnte man sagen, als leuchtende Fackel hochhalten. Während der Faschismus also in Europa auf dem Vormarsch war und den Kontinent in den Weltkrieg und die totale Zerstörung trieb, waren sich tausende Männer und Frauen der Gefahr bewusst und es war ihnen klar, dass sie handeln mussten. Mehr als 35.000 Freiwillige aus über 50 Ländern kamen also ins Kampfgebiet Spanien, um der jungen Republik Hilfe zu leisten, die vom Faschismus bedrängt und von den westlichen Demokratien so schändlich alleingelassen wurde. Zwischen September und Oktober 1936 begannen sich die internationalen Brigaden zu organisieren, militärische Einheiten, die von diesen antifaschistischen Freiwilligen aus allen Ländern gebildet wurden. Sie kämpften gegen die Truppen des General Franco bis zum 21. September 1938, bis der Präsident an diesem Tag, der Präsident der Republik, Juan Negrín, vor dem Völkerbund den Abzug dieser Streitmacht verkündete. Wir haben ja hier im Niemandsland ausführlich historisch diese Ereignisse belegt. Die Republik hat ihre internationalen Freiwilligen abgezogen, in der Annahme, dass die Frankisten das auch tun würden. Aber die haben einen Teufel getan. Deutschland und Italien hat weiter fleißig Truppen, Material und Soldaten geschickt. Ungefähr 10.000 Brigadisten verloren in diesem Krieg ihr Leben. Trotzdem hinterließ der Kampf eine unauslöschliche Spur. Am 28. Oktober 1938 gab es in den Straßen Barcelonas einen unvergesslichen Abschied. Eine gewaltige Menschenmenge erwies den Brigadisten die Ehre. Ein Tag, dessen 80. Jahrestag wir also am vergangenen Freitag begangen und wo die Universität eben mit diesem großartigen Seminar den Kämpfern eine Hommage, eine Ehrung zuteil hat werden lassen. Wie gesagt, dem Seminar Historia de las Brigadas Internacionales ging es in erster Linie darum, das Angedenken und die Bedeutung der freiwilligen internationalistischen Brigadekämpfer und Kämpferinnen lebendig zu halten. Der Herbst ist da, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Wir haben heute den 29. Oktober 2018. Es ist ein kühler, grauer, feuchter Frühjahrnachmittag hier im Zentrum von Barcelona. Sie hören Niemandsland auf Kontrabande FM 91.4 in der großen, verrückten Stadt Barcelona. Werner ist auch im Studio. Hallo, guten Tag. Sieh, Werner ist da, der Herbst ist da. Also mindestens bin ich, sagen wir mal, physisch anwesend, so ja. Im Kopf und psychisch noch nicht so ganz, aber warum? Gestern bin ich sehr, sehr spät ins Bett gekommen. Du hast den Barca-Sieg gefeiert. Genau. Du warst an Canaletas und hast da rumgetanzt. Bist da rumgetanzt. Bin ich, aber dann natürlich musste der Sieg dann gefeiert werden und es wurde immer später. Also ich bin auch im Moment immer noch nicht richtig nüchtern. Da ist noch so eine Art Kater da. Und also mich darf man heute nicht so ernst nehmen bei dem, was ich sage. Und aber gut, fängst du am besten an, Didi, weil wenn du wirklich so Schocker-Nachrichten hast, so wirklich ganz schlimme Dinge, vielleicht hilft mir das dann wieder in die Gänge zu kommen. Na ja, den ersten Schock kann ich dir gleich auf den Tisch werfen. Bolsonaro. Der Faschist ist jetzt Präsident von Brasilien und es wird wahrscheinlich leider alles das eintreten, was wir letzte Woche leider so fürchterlich angekündigt haben. Dieser Typ wird sein Programm voll durchziehen mit Hilfe der internationalen Finanzmafia. Die werden den Regenwald jetzt endgültig abholzen nach dem Motto, weg mit diesem scheiß Regenwald. Wir können doch da ordentlich Profite rausziehen und uns dann noch eine Yacht kaufen, noch einen Düsenjet, noch ein Flugzeug, noch eine Villa irgendwo an der Küste. Nur diese Villa wird bald keinen Spaß mehr haben, wenn die ersten Flutwellen sie wegspülen. Und die Kinder dieser Mafia-Bosse, dieser Finanzhaie, werden dann wahrscheinlich in einem trüben, stinkenden, von Plastikteilen verseuchten Meer ihre schönen, glatt rasierten Gesichter eintauchen. Zum Tauchen und zum Schwimmen und so weiter und so weiter. Diese Leute, die werden halt diesen Planeten zerstören. Das ist mittlerweile, glaube ich, klar geworden. Das brasilianische Volk hat sich gewehrt, verzweifelt. Nur was da alles passiert ist an Gewalt, an Fake News, an Wahlfälschungen, an es hat für diesen Typen gereicht, oder? Naja, also jetzt ist er also definitiv gewählt im zweiten Wahlgang und es sind wirklich die gleichen Mechanismen, die wir ja schon in den USA gesehen haben, wie dann der Trump an die Macht kam. Ja. Und so haben wir letzte Woche schon gesagt, wie schaffen die das immer wieder, ne? Indem man uns systematisch die Scheiße in den Kopf hämmert. Ja, die verkaufen sich als Antisystema, also offenbar als Alternative gegen das System. Und das System verstehen die natürlich nicht das kapitalistische System, sondern das die demokratische Parteiensystem und so. Ja, aber wie wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die natürlich nicht genau nicht Antisystema sind, sondern eben auch Pro-Systema, genauso wie die anderen, kam dann sofort nach Bekanntwerden von diesem Wahlsieg, ne? Die Börse ist weltweit nach oben gegangen. Also genau die, die hinter diesem Bolsonaro stehen, sind eben die von immer, die Spekulanten, die Reichen, die multinationalen Konzerne. Ja, also von daher wird's weitergehen, in die gleiche Richtung natürlich, die Armen immer ärmer, die Reichen immer reicher, aber vielleicht noch schneller und noch brutaler als seither. Naja, wir werden gleich im Katastrophenblock ein paar aktuelle Zahlen dann auch liefern zu diesen Wahlen in Brasilien. Auch zu den Wahlen in Hessen und so weiter. Vielleicht ein kurzer historischer Hinweis. Heute ist Montag, der 29. Oktober. Vor 100 Jahren, Werner, das weißt du bestimmt, da gab es in Kiel etwas Interessantes. Matrosenaufstand. Richtig, da gab es den Kieler Matrosenaufstand. Der war genau vor 100 Jahren. Als sich die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg klar abzeichnete, gab die Seekriegsleitung am 24. Oktober 1918 den Befehl zum Auslaufen der Kriegsflotte für eine Entscheidungsschlacht mit der britischen Royal Navy heraus. Tolle Idee, toller Plan. Die haben dann versucht, die Flotte, die bisher noch gar nicht eingesetzt war, die war also in Kiel im Hafen gut geschützt, die sollte noch praktisch als Wunderwaffe noch einmal losschlagen gegen England. Die Matrosen der in Wilhelmshaven ankernden Schlachtschiffe des 1. und 3. Geschwaders weigerten sich am 29. Oktober jedoch den Anker zu lichten und meuterten. Als die Marineleitung mit dem Beschuss durch U-Boote drohte, das heißt, die wollten mit eigenen U-Booten die eigenen Schiffe beschießen, gaben die Redelsführer auf und wurden verhaftet. In Kiel suchten meuternde Matrosen Kontakt zu Arbeitern und Gewerkschaften. Der Versuch, verhaftete Kameraden zu befreien, forderte am 3. November die ersten Toten. Am folgenden Tag wurde ein Arbeiter- und Soldatenrat gebildet, der 14 Forderungen an die Marineleitung stellte. Und jetzt kommt wieder die SPD. Der SPD-Reichstagsabgeordnete Gustav Noske eilte nach Kiel und stellte sich an die Spitze des Rats, um weitere Gewalt zu verhindern. Dennoch hissten einige Schiffe am 5. November die rote Fahne und lieferten sich Schusswechsel mit kaisertreuen Offizieren. Am 7. November proklamierte der Rat: Die politische Macht ist in unserer Hand. Inzwischen war ganz Nordwestdeutschland unter der Kontrolle von Arbeiter- und Soldatenräten. Am selben Tag proklamierte Kurt Eisner in Bayern die Republik. Hoho! Die Novemberrevolution schritt voran und begrub die Monarchie unter sich. Bis dahin die guten Nachrichten. Wie die Geschichte ausging, wissen wir, die kannst du jetzt kurz zusammenfassen. Oh Mann, die... ja, ja, Noske. Bis dahin sah es ja gut aus. Noske natürlich, ne? SPD, der sich dann später noch weiter gegen die Arbeiterklasse gewandt hat. Und schon damals hat man eben gesehen, die Funktion der SPD. Ne? Geh da hin und will Vorsitzender werden vom Arbeiter- und Soldatenrat. Warum? Abwiegeln, ja, abwiegeln. Und dann, wenn es halt dann nicht geht, dann schlagen sie sich ganz klar immer die SPD auf die Seite der Mächtigen. Aber gut, da könnten wir jetzt gleich mal weitermachen zur mit den Aktualität Wahlen kommen. In ja, Hessen. Ja. Pass auf, Werner, ich habe hier eine unheimlich tolle Schlagzeile von der Jungen Welt. Da steht, die alles bleibt beim alten Wahl. Ja, da steht, der Niedergang der Bundes-SPD, die, Achtung, am deutschen Geschäftsmodell Dumpinglohn partout nichts ändern will, kann weitergehen. Das heißt, eine Partei, die sich Sozialistische Arbeiterpartei nennt, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, deren Geschäftsmodell seit Jahren Löhne drücken, Dumpinglohn ist, die Arbeiter fertig machen, ihnen ihre Rechte nehmen, wer soll die noch wählen? Die sollen direkt CDU und die Rechtsradikalen von der AfD wählen und die FDP und dann kommen sie genauso gut durch. Die Grünen meinetwegen noch, die sind auch sehr arbeiter- und unterschichtfeindlich und insofern braucht niemand mehr eine SPD, außer Leute, die noch an irgendein Blablabla glauben, oder? Ja, oder einen Job haben innerhalb der SPD. Ja, genau, die im Apparat sitzen oder in der Friedrich-Ebert-Stiftung oder im sonst welchen SPD-Institutionen. Leider ist das so. Leider ist das so. Ja, es passiert im Moment relativ viel. Es passiert auch relativ viel symbolisch. Es gibt immer mehr symbolische Handlungen. Immer mehr Fahnen werden geschwenkt. Das Fahnenschwenken und das irgendwelche symbolischen Parteien und Foren gründen hört ja gar nicht mehr auf, oder? Puigdemont ist ja da wieder in Erscheinung getreten. Ja, ja. Aber gut, wie schlagen wir jetzt den Bogen von den alten Sozialisten über die Sozialdemokraten zu Spanien? Gibt's die hier auch? Natürlich, die heißen hier Sozialisten und nicht Sozialdemokraten. Stellen im Moment in Spanien die Regierung, unterstützt von Podemos, Izquierda Unida. Aber im Prinzip tun die wieder ein bisschen leicht ansteigen in letzter Zeit. Jetzt sind sie an der Macht, in Anführungszeichen. Und das bringt immer dann so einen Bonus mit sich. Aber die ganzen Jahre davor sind die genauso den Bach runtergegangen wie die SPD in Deutschland, wie die Sozialisten in Frankreich, wie die sozialistische Partei de PASOK in Griechenland. Und im Prinzip ist eben das die Tendenz. Ne? Die alten Parteien, in Deutschland wäre es die CDU, hier wäre es die PP und die sogenannten Sozialisten oder Sozialdemokraten gehen seit Jahren überall den Bach runter. Jetzt, wohin gehen die Leute? Was wählen die dann? Entweder ganz rechts und also überall praktisch in allen Ländern in der Europäischen Union. Und aber ganz links, da tut sich wenig, ganz wenig, ja. Und was jetzt passiert ist eben bei der Wahl da in Deutschland, dass die Grünen viele Stimmen auch bekommen haben von den früheren SPD-Wählern. Andere sind wahrscheinlich, denke ich mal, zur AfD gegangen. Und jetzt gibt's aber hier in Spanien eben noch einen Faktor, der bei anderen europäischen Ländern nicht so schwerwiegend ist oder inexistent ist. Das ist der regionale Nationalismus. Ne? Haben wir ja öfter drüber geredet hier, über diese Unabhängigkeitsbewegung hier in Katalonien. Und die also einen riesen Aufschwung bekommen hat so in den letzten Jahren, muss man sagen, das stimmt. Und dann haben die eben diese Sache immer weitergetrieben bis hin zu einer, ja, was, Rebellion oder was. Jedenfalls haben sie nach Ansicht der damaligen Zentralregierung und der PP sich so benommen, wie man sich in einem demokratischen Staat nicht benehmen darf, haben dieses Referendum durchgeführt am 1. Oktober letzten Jahres und ein paar Wochen später dann die Unabhängigkeit ausgerufen von Spanien, aber gleich nach ein paar Sekunden wieder einkassiert, wird im Moment ausgesetzt. Und wer sind die Elemente, die dahinter stecken, hinter dieser Unabhängigkeitsbewegung? Da ist einmal, das ist vielleicht der wichtigste und der größte Faktor dabei, die Nachfolger von der damaligen Convergencia y Unió, also die Partei, die nationalistische Partei in Katalonien unter Jordi Pujol schon viele, viele Jahre. Und die tun jetzt seit ein paar Jahren eigentlich nichts anderes, als praktisch jedes Jahr ihren Namen ändern. Ihren Namen ändern und sie immer weiter verrennen, ja, also, in irgendwelche Exilgeschichten. Wir haben ja immer gesagt, das sind im Grunde die gleichen Leute, die hier die arbeitende Bevölkerung anschmieren, wie die in Madrid auch, ja. Aber doch gibt's da einen feinen Unterschied, wie die jetzt reagiert haben, diese beiden in Madrid und hier, insbesondere wegen den Korruptionsvorwürfen. Ja. Die PP, die haben dann einfach jetzt einen anderen Vorsitzenden gewählt. Ne? Statt diesem Rajoy ist es jetzt ein gewisser Pablo Casado. Und jetzt ist natürlich alles gut, ja, jetzt ist es eine neue Partei, ja. Jetzt die hier, die haben eine andere Masche, wurde dann zuerst dieser Pujol auch ersetzt durch Arthur Maas, und der hat dann seinerseits wieder einen anderen ins Amt gebracht, eben diesen Puigdemont. Aber die tun tatsächlich jetzt immer wieder ihre Parteinamen verändern. Also es hat vor 3 Jahren oder fast 4 schon angefangen. Die hießen früher, diese Partei unter Pujol, noch Convergencia y Unió. Dann haben sie sich von dieser Unió getrennt und waren dann die CDC, die Convergencia Democrática de Catalunya. Und dann gab es Wahlen, also hier in Katalonien, dann haben sie sich für die Wahl zusammengetan mit der anderen nationalistischen Partei, der ERC, ne? Neuer Name, Junts pel Sí. Und dann wiederum ein Jahr später, dann haben sie, die heißen jetzt nicht mehr CDC, sondern PDCAT, Partido Democrata de Catalunya. Dann gab es wieder Wahlen im Dezember letzten Jahres, und dann sind sie für die Wahlen angetreten, wieder unter einem anderen Namen, nämlich Junts per Catalunya. Alle zusammen für Katalonien. Ja. Und der letzte Schwenk war jetzt dieses Wochenende. Da haben sie sich in Manresa getroffen, das so vielleicht, weiß nicht, 100 Kilometer im Landesinneren, hier im Norden von Barcelona, also in der katalanischen Pampa. So Richtung Vic. Ja, da, wo sie auf dem Land eben sehr viel Unterstützung haben, ne. Und dann Herr Carles Puigdemont war anwesend, aber per Videokonferenz, weil er ist ja immer noch im Exil in Brüssel. Und wer natürlich auch da war, der neue Präsident von der Partei, Quim Torra, dann dieser Jordi Sánchez, der von der Asamblea Nacional de Catalunya, und also die haben natürlich jetzt ein Problem, ne, weil die hatten 2010 noch unter ihrem alten Namen 62 Abgeordnete im Parlament hier in Katalonien, und jetzt haben sie noch ungefähr die Hälfte, diese Junts per Catalunya. Und jetzt, also warum haben die sich da getroffen in Manresa? Da stellt sich dann also der Puigdemont über auf der Pantalla, auf dem Bildschirm, und sagt: Wir haben nicht aufgegeben und werden das auch in Zukunft nicht tun. Und dann haben sie dort also gesagt, er wurde dann quasi verabschiedet. Da waren fast 6.000 Leute dort, ja, also das ist ja nicht wenig, ne? Und also weil jetzt genau vor einem Jahr eben dann der Unabhängigkeitsbeschluss damals verkündigt wurde, am 27. Oktober haben sie jetzt diesen Tag gewählt, um dort auszurufen die Crida Nacional per la República, also den nationalen Aufruf für die Republik. Ja. Also so eine überparteiliche, nationale, nationalistische Bewegung. Ja, für mich hört sich das irgendwie so an wie Aufruf, Deutschland, erwache. So, für mich ist es ja, das. Ja. Für mich ist auch, Werner, sehr frappant. Es gibt keine Inhalte, außer eben die nationale, ja, wie auch immer geartete Identität. Diese Bewegung ist eine leere Kiste, die ist grell bemalt mit den katalanischen Farben. Da ist nichts drin. Was soll da drin sein? Ja. Nothing. Res. Ja, ja, eben. Mogelpackung. Ja. Und ja. Also hier wird es jetzt verkauft als eine neue katalanische Separatistenbewegung, aber das eben nur wieder eine Augenwischerei, ein Schachzug mehr, was drin ist in dieser Mogelpackung, ist eben Mas de lo mismo y nada más. Ja. Es ist natürlich auch ein schlechtes Produkt, was sie seit einem Jahr versuchen, den Leuten immer wieder zu verkaufen und neu zu verpacken. Die Leute wurden praktisch von einer Frustration zur anderen geführt. Man hat den Erwartungsbogen dermaßen überspannt und die Leute immer wieder hochgepeitscht mit einer Erwartung, dass Paradies der Republik wird kommen, die Republik ist ganz nah, wir sind ganz nah dran und jetzt und Ada und so weiter. Und es kam nie etwas, es kam immer nur noch ein Schlag drauf. die bekamen einen Dämpfer nach dem anderen. Und dieses frustrierte Massenvolk, das immer noch an diese Geschichte glaubt, die müssen sich auch irgendwie bei Laune halten. Und Geld haben sie genug, die finanzieren also immer neue Kongresse und drucken neue T-Shirts und neue Plakate. Und das funktioniert ja. Man kann die Masse, aber wie lange kann man diese Masse bei Laune halten, ohne dass diese Masse anfängt, ihnen endlich mal die Krawatten vom Leib zu reißen und, ja, könnte man sagen, das falsche Grinsen aus dem Gesicht zu klopfen? Das ist die Frage. Wie lange hält so ein Volk so etwas aus? Ja, ja, also gut, es gibt ja auch positive Anzeichen, ja. Also diese ganze nationalistische, katalanistische Front, habe ich so das Gefühl, bröckelt langsam auf. Also jetzt bei diesem nationalen Aufruf zur Schaffung der Republik, da machen zum Beispiel nicht mit ERK, die andere Partei, und auch nicht die KUP. Das ist schon mal gut, ja. Und innerhalb von dieser neuen jetzt PDCAT, was passiert da? Da sind auch nicht alle jetzt auf dieser Puigdemont-Linie. Vielleicht sogar die große Mehrheit der Wähler nicht, aber die haben das Problem, dass eben die alten größeren Namen von der alten Partei, dass die alle sich jetzt um diesen Puigdemont rum gruppieren, also bekannte Gesichter, und da haben jetzt die, wie soll ich sagen, ein bisschen gemäßigteren vielleicht, oder vielleicht auch die Parteibasis natürlich, ja, da werden uns jetzt Leute abgezogen, wenn wir dort nicht mitmachen. Und jetzt kommt es eben drauf an, wie die Partei als Partei, diese PDCAT, da reagiert. Also diese neue, in Anführungszeichen, Bewegung, die haben 9500 Gründungsmäzene. Also da musst du mindestens 5 Euro einzahlen, dann bist du mit dabei. Da könnten wir also ruhig mitmachen. Ne? Und das ist eine Menge Knete, das sind fast 50.000, 40.000 Euro. Ne? Naja gut, aber die wirklich dahinter stecken, die zahlen da nicht 5 Euro. Sondern eine Million. Oder ja, 5.000 oder 50.000. Oder, ja. Und jedenfalls werden wir jetzt sehen, wie diese PDCAT da reagiert bei diesem neuerlichen Schwenker von diesem fanatischen Puigdemont. Und diese neue Bewegung, diese CRI da, die soll also jetzt dann im Januar offiziell aus der Taufe gehoben werden. Und dann werden wir sehen, ob die Parteibasis von PDCAT sich da unterwirft und mitmacht und oder nicht. Was auch noch eine Rolle spielt, was auch im Januar stattfinden wird, da sollen dann die Prozesse losgehen gegen die Leute, die im Knast sitzen, und die Sache abzumildern oder abzuschwächen oder aufzufangen wäre natürlich, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen Rebellion fallen lässt, ja, weil von gewaltsamem Aufstandsversuch kann ja da nicht die Rede sein. Also das wäre eigentlich das Logische und würde dann, sagen wir mal, die gemäßigteren fördern, stärken innerhalb von dieser Unabhängigkeitsbewegung. Wenn aber die drauf bestehen, also dass es nicht passiert, dass sie denn die Anschuldigung wegen Rebellion fallen lassen, ich halte es für unwahrscheinlich, weil was würde dann passieren? Dann würden die Partido Popular und die Ciudadanos aufheulen wie Wölfe, und dann wäre die Crispación, also der gegenseitige Hass, würde noch weiter nach oben gehen und noch weiter geschürt werden. Umgekehrt, wenn sie die Anklage zulassen, was passiert dann? Dann werden solche Leute wie Puigdemont sagen, ja, da sieht man es wieder. Wir hatten recht, die wollen uns fertig machen, und würde dann deren Seite wieder stärken. Ja, das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Das ist ein kompliziertes politisches Schachproblem. Wenn das ein Schachbrett wäre, müsste man versuchen, so eine Art Pattsituation aufzulösen. Es gibt verschiedene Faktoren, die im Moment eine Rolle spielen. Das ist der Kampf ums Rathaus von Barcelona. Die versuchen im Moment, die Partido Barcelona en Comú von innen zu sprengen. Da hat sich eine separatistische Plattform gebildet, die versuchen innerhalb von Podem Fuß zu fassen und die Partei praktisch von innen zu knacken und für den Separatismus aufzubrechen. Das ist ein Ding. Das heißt, Ada Colau kriegt es von allen Seiten. Wir werden da gleich in den Barcelona-Nachrichten noch drüber sprechen. Dann eben, wie du sagtest, der Prozess, der im Januar beginnen soll. Und natürlich auch die Wahlen zum Rathaus von Barcelona. Und dieses fragile Gleichgewicht in Madrid, wenn die Regierung Sánchez zusammenbrechen sollte, vor ihrer Zeit und vor Jahresbeginn und vielleicht doch noch einstürzt, dann könnte es in Madrid auch zu Neuwahlen kommen, beziehungsweise auf dem ganzen spanischen Territorium. Und dann könnte wieder ein neues Bild entstehen. Wir werden darüber berichten. Wir warten ab, wie es weitergeht, meine Damen und Herren. Es ist mittlerweile 14.06 Uhr am frühen Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona. Wer sich jetzt erst dazu geschaltet hat, wir begrüßen Sie noch einmal. Ein Lied und dann kommen die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Oder hast du noch ganz schnell etwas? No. Gut. All right. Okay. Der Bus fährt in die Kurve, die Tanzstunde war toll. Foxtrott hat sie immer interessiert. Und seine Hobbys, meine Güte, sie weiß gar nicht, was sollen sie sagen. Sie ist total fasziniert. Rollenspiel und Backen, aus uns könnte was werden, denkt sie gerade. Da reißt er diesen Witz, sie ist perplex. So ein rassistischer Witz. Er lacht und sie lacht kurz mit aus Reflex. Was ist zu tun? Sie zögert irritiert. Er lacht noch und sie überlegt, wie sie jetzt reagiert. Tut mir leid, das mit uns beiden kannst du knicken. Such dir anders wen zum Reden. Manche blicken es halt nie. Ich steig ihr aus, fick dich ins Knie. Das könnte sie sagen. Es wäre vielleicht nicht ganz ihr Stil. Die Formulierung wäre zu drastisch für ihr Taktgefühl. Bleib ich jetzt höflich? Oder scheiß ich auf höflich? Zieh ich jetzt nicht diese Linie? Stell dir vor, was könnte werden? Da wäre alles inbegriffen. Vielleicht würden wir ein Paar, es kommen Kollegen zu Besuch. Er macht rassistische Sprüche und ich gucke verkniffen. Vielleicht kommen ein paar Freunde von ihm, sitzen auf dem Sofa, essen Kekse, neigen zur Gewalt. Rassismus ist Rassismus, ob im Witz oder im prügelnden Mob. Der gleiche Scheiß, Rassismus halt. Was ist zu tun? Sie zögert irritiert. Er lacht noch und sie überlegt, wie sie jetzt reagiert. Tut mir leid, das mit uns beiden kannst du knicken. Such dir anders wen zum Reden, manche blicken es halt nie. Ich steig hier aus, fick dich ins Knie. Das könnte sie sagen, doch der Bus fährt gerade an. Zur nächsten Halte ist es lang. Sie glaubt an Dialog und dass man seine Meinung ändern kann. Danach wird er sie ganz bestimmt humorlos nennen. Eben dachte sie, sie würde ihn so gerne besser kennenlernen. Oh Mann, wie kompliziert, denkt sie wahrscheinlich. Bin ich schon verliebt und vielleicht bin ich auch zu kleinlich. Ist ein Witz nur ein Witz oder wirklich ein Problem? Sie schaut ihn an, der lacht die ganze Zeit. Wie diskriminiert man jetzt korrekt diesen Rassist? Das heißt, wenn er einer ist, und woher weiß man das mit Sicherheit? Was ist zu tun? Ein Ausweg wäre zu denken, ach, er hat's nicht so gemeint, er ist so nett und er scheint so reflektiert und so macht's das halbe Land, weil keiner weiß, wie man am besten reagiert. Wollt ihr wissen, wie es weiterging mit den beiden im Bus? Kam's zur Schlägerei oder kam's zum Zungenkuss? Stieg sie einfach aus und hinterließ ihn konsterniert? Oder haben die beiden stundenlang gemeinsam diskutiert? Ich weiß es nicht, ich kenne die nicht, ich kann es euch nicht sagen, wie in dem Fall der Verlauf war und der Schluss. Ich saß in einem anderen Bus. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Thank you. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Montag, dem 29. Oktober 2018. Haben nicht aufgegeben. Puigdemont gründet neue Separatistenbewegung, wie gerade gesagt. Brüssel. Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont, der ist 55 Jahre alt, hat rund ein Jahr nach der gescheiterten Abspaltung der Region von Spanien eine neue Separatistenbewegung ins Leben gerufen. Wir haben nicht aufgegeben und werden das auch in Zukunft nicht tun, sagte Puigdemont am Samstagabend aus seinem Exil in Brüssel per Videoschaltung den Teilnehmern des Gründungsparteitages in Manresa, unweit von Barcelona. An der Zeremonie zur Gründung der sogenannten Crida Nacional per la República, nationaler Ruf nach der Republik, nahmen am ersten Jahrestag der Verabschiedung eines Unabhängigkeitsbeschlusses, der dann doch keiner war, durch das katalanische Parlament rund 6.000 Menschen teil, unter ihnen der amtierende Regionalpräsident Quim Torra. Aufmarsch am 9. November. Linkes Bündnis will rechte Demonstrationen blockieren. Linke und linksextreme Gruppen wollen eine Demonstration von Rechtspopulisten und Neonazis am 9. November verhindern. Indirekt fordern sie dabei auch den Einsatz von Blockaden und Gewalt. Der 9. November sei der 80. Jahrestag der Pogromnacht der Nazis. Deswegen rufen wir alle Berliner dazu auf, an diesem Tag alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um den Nazis nicht die Straße zu überlassen. Das teilte das Berliner Bündnis gegen Rechts am Donnerstag mit. Sich diesem Aufmarsch entgegenzustellen, ist gerade in Zeiten des wiedererstarkenden Antisemitismus für alle Pflicht. Vergessen wir nicht, gestern gab es ein Attentat gegen eine Synagoge in Pittsburgh in den USA, bei dem ein weißer Rassist und Nazi 11 Menschen erschossen hat und viele, viele andere verletzt. Die Polizei rechnet mit gewaltbereiten Rechten. Die zum Teil rechtsextreme Initiative Wir für Deutschland hat unter dem Titel Trauermarsch für die Opfer von Politik eine Demonstration mit 250 Teilnehmern angemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass auch Mitglieder aus dem gewaltbereiten rechtsextremen Spektrum dabei sein werden. Das Bündnis gegen Rechts warf dem Senat aus SPD, Linker und Grünen vor, mit seiner jahrelangen Praxis der Absicherung von Nazi-Aufmärschen mitverantwortlich dafür zu sein, dass Berlin für Neonazis ein attraktives Aufmarschgebiet darstellt. Demonstrationsrouten würden nicht verraten und ganze Stadtteile abgesperrt. Zuletzt hatten die rechtsextreme Initiative Wir für Deutschland und ihre Unterstützer am 3. Oktober demonstriert. Etwa 2000 Menschen nahmen teil, darunter auch Neonazis, die vereinzelt Hitlergrüße zeigten. Nächste Meldung kommt aus Düren. Ein Zug mit 1000 Braunkohlegegnern ist am Freitagmorgen im nordrhein-westfälischen Düren angekommen und von einem Großaufgebot der Polizei in Empfang genommen worden. Der Zug aus Prag war über Dresden, Leipzig und Berlin unterwegs gewesen und hatte die Stadt südlich des Hambacher Forsts zwischen Aachen und Köln verspätet erreicht. Grund für die Verzögerung seien Polizeikontrollen gewesen, wie das Aktionsbündnis Ende Gelände auf Twitter erklärte. Die Demonstranten wollen von dem Protestcamp aus Aktionen gegen den Kohleabbau im rheinischen Revier starten. Zuvor hatte die Polizei in der Nähe ein Camp geräumt. Daraufhin hatte das Bündnis sein Lager auf einem privaten Gelände in Düren errichtet. Nach Angaben der Stadt ist es für bis zu 4000 Teilnehmer geplant. Nach rechtlicher Prüfung hatte Düren am Freitag das Protestcamp erstmal genehmigt. Thema Gesichtserkennung. G20. Gericht klärt die Frage der Gesichtserkennung. Hamburg. Der Streit zwischen dem Hamburger Datenschutzbeauftragten und der Innenbehörde über die automatisierte Gesichtserkennung der Polizei wird nun vor Gericht geklärt werden, wie der NDR am Freitag berichtete. Hintergrund sind Ermittlungen gegen mutmaßliche Straftäter in den Reihen Gegner des G20-Gipfels 2017. Dazu hatte die Polizei eine Software angeschafft, die unter anderem Material aus Überwachungskameras automatisch auswertet. Das nächste Thema wirst du uns vielleicht gleich erklären, Werner. Cum-Ex Scholz soll vor Finanzausschuss Berlin. angesichts des Milliardenbetrugs und Milliardenschadens für Steuerzahler durch sogenannte Cum-Ex-Steuergeschäfte fordern die Partei Die Linke und die Grünen eine umfassende Auskunft von Finanzminister Olaf Scholz von der SPD im Bundestag. Man beantrage eine zeitnahe Selbstbefassung des Finanzausschusses mit der Thematik Cum-Ex unter Einladung des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, heißt es in einem Schreiben der Finanzpolitiker Gerhard Schick von den Grünen und Fabio De Masi von der Linken an die Ausschussvorsitzende Bettina Stark-Watzinger von der FDP. Der Schaden für die Staatskassen ist mit mindestens 55,2 Milliarden Euro, Achtung, in der EU deutlich größer als bislang angenommen. Diese Cum-Ex-Geschäfte erlauben Spekulationsgewinnen und Aktiengewinnen mit verschachtelten Hin- und Hergeschiebe die Spuren zu verwischen und Steuern praktisch zu sparen bzw. Steuerermäßigungen und Steuergelder sogar zurückzubekommen. Noch eine Meldung aus Washington, dann gucken wir mal in die ARD von heute. Kurz vor der wichtigen Wahl eines Teils des US-Kongresses hat US-Präsident Donald Trump seine harte Haltung zur sogenannten Migrationskarawane unterstrichen. Angesichts dieses nationalen Notstandes setzt sich das Militär ein. Sie werden gestoppt werden, schrieb er am Donnerstag Ortszeit auf Twitter. Die Gruppe tausender Menschen aus Mittelamerika setzte unterdessen ihren Marsch durch Mexiko Richtung USA fort. Neben den Grenzschützern befinden sich bereits 2100 Nationalgardisten an der Grenze. Laut Medienberichten will das Pentagon weitere 800 Soldaten schicken. Ja, also insofern nichts Neues. Politik von Trump gegen die Immigration aus dem Süden, da hat er seither Stimmen mitgewonnen und da wird er weiterhin Stimmen gewinnen. Und jetzt sind ja dann bald, ich weiß nicht genau, wann wird dann die Hälfte wiedergewählt, im Parlament oder im Kongress in den USA und glaube ich auch im Senat. Und die Demokraten dort, die hatten monatelang über Wasser, sagen wir mal, haben gedacht, der Trump wird da verlieren, aber nach den letzten Umfragen sieht's nicht mehr so aus. Also der kann machen, was er will, der wird immer weiter gewählt von diesem verblödeten Volk. Und jetzt sind allerdings eben diese zwei Sachen passiert da in den letzten Tagen. Geht so ein Verrückter rein in eine Synagoge und knallt da, wie viele Leute? 11, glaube ich, ja, Tote hat es gegeben. Bisher, also gestern Abend waren es schon 11 Tote. Vielleicht wird die Zahl der Toten noch steigen. Es gab nämlich auch sehr viele Verletzte. Und also es ist ja klar, dass dieser Trump mit seinem Diskurs solche Leute nur anfeuert und, sagen wir mal, der Schreibtischtäter ist, der dafür Intellektuelle in Anführungszeichen verantwortlich ist. Ja. Er muss das jetzt natürlich verurteilen. Ja, dann war die Sache mit dem Briefbomben die verschickt wurden an seine Gegner, auch von so einem fanatischen Trump-Anhänger und Republikaner, und der verurteilt es dann natürlich, muss er ja, ne? Kann ja nicht Beifall klatschen, aber dann zum Beispiel im Fall der Synagoge geht er dann doch her und sagt, ja, das ist natürlich schlimm und so, diese Terroristen da, sagt aber dann gleich dazu, ja, das passiert natürlich auch, weil die Leute nicht gut genug bewaffnet sind, also die Inter sind. Das und noch ein Ding, er sagt, die Presse wäre schuld, die Medien wären schuld. Ja, also die Medien, die kritisch gegen ihn sind, wären praktisch schuld, weil sie solche Leute fördern würden, so ein Unsinn. Also auch überall eben diese Tendenz, Bolsonaro haben wir schon gesagt, und eben wie jetzt auch in Deutschland, 9. November, ne, nach 80 Jahren, es ist doch eine Schande, dass 80 Jahre nach diesen Pogromen da 1938 wieder diese Sache losgeht. Also gut, hören wir die Katastrophen bzw. die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Merkel bietet Verzicht auf CDU-Vorsitz an. Das habe sie nach dem massiven Stimmenverlust ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen dem CDU-Präsidium gesagt. Dies bestätigen mehrere Mitglieder des Bundesvorstands dem ARD Hauptstadtstudio. Kanzlerin wolle Merkel aber bleiben. Landtagswahl in Hessen. CDU und Grüne könnten mit knapper Mehrheit weiterregieren. Nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis erhielt die CDU 27% der Stimmen und bleibt stärkste Kraft. Die SPD erreicht 19,8%, ebenso wie Bündnis 90 die Grünen. Die Linkspartei kommt auf 6,3, die FDP auf 7,5%. Die AfD zieht mit 13,1% erstmals in den Hessischen Landtag ein. Bolsonaro gewinnt Präsidentenstichwahl in Brasilien. Nach Angaben des Wahlamtes erreichte der rechtsextreme Kandidat etwas mehr als 55% der Stimmen. Sein Konkurrent Haddad von der Arbeiterpartei kündigte an, er wolle in der Opposition die Interessen der Nation verteidigen. Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz in Indonesien. Rettungskräfte haben erste Leichenteile gefunden. Laut Behörden waren 189 Menschen an Bord. Die Maschine des Billigfliegers Lion Air war wenige Minuten nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Schwere Unwetter in Italien, starke Regenfälle und heftige Stürme haben gestern große Teile des Landes getroffen. Mehrere Menschen starben. Die Brenner Autobahn wurde nach einem Erdrutsch am Abend vorübergehend gesperrt. Die Schlechtwetterfront soll sich heute noch ausweiten. Das Wetter, viele Wolken, aber nur hier und da Regen oder Nieselregen. Im Südosten Auflockerungen. An der See und auf den Bergen Sturmböen, Höchstwerte 4 bis 19 Grad. Eine Meldung aus Istanbul. Ein türkisches Gericht hat den seit März in der Türkei inhaftierten Patrick Kreiker aus Gießen wegen, Achtung, Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, gemeint sind die kurdischen YPG, zu 6 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Weil er ein militärisches Sperrgebiet betreten habe, solle der 29-Jährige außerdem für 1 Jahr und 8 Monate ins Gefängnis. Das sagte sein Anwalt Hüseyin Bilgi am Freitagmorgen. Dieser Teil der Strafe sei aber zur Bewährung ausgesetzt worden. Bilgi sagte, er werde das Urteil anfechten. Prozessauftakt war vor rund 3 Wochen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU, der am Freitag seinen Türkei-Besuch fortsetzte, kündigte an, Berlin werde das Urteil gegen Patrick K. sehr genau prüfen. K. werde konsularisch betreut und es sei möglich, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Es gibt Gerüchte, dass auch die Kanzlerin hinter den Kulissen versucht, den Patrick Kreiker da loszueisen und ihn nach Deutschland überführen zu lassen. Mal gucken, was der Erdogan dafür kassieren wird. Folgendes ist passiert in der saudischen Botschaft. Was bisher bekannt ist, in der saudischen Botschaft in Istanbul, ist im Spiegel von letzter Woche ausführlich dokumentiert. Übrigens, das Titelbild ist eigentlich sehr interessant. Da sieht man der Prinz und der Mord. Da sieht man diesen fürchterlichen, verwöhnten, perversen, sadistischen Prinzen, der aus einer perversen, sadistischen Prinzendiktatur stammt. Und hinter ihm sieht man Erdogan und Trump, seine Freunde. Und wie ein grausiges Verbrechen die Weltpolitik erschüttert. Ein grausiger Kriminalfall also erschüttert die Weltpolitik. Agenten des saudischen Thronfolgers und Regenten sollen in der Türkei einen prominenten Kritiker zerstückelt haben. Der Skandal sorgt im Westen für Erschrecken und setzt gleichzeitig Trump, Donald Trump, unter Druck. Der Arzt Salah Mohammed Al-Tubaigi ist ein Experte mit außerordentlichen Fähigkeiten. Achtung, sein Spezialgebiet sind schnelle Autopsien. Der zerstückelt also eine Leiche innerhalb von wenigen Minuten. In einem Interview mit einer arabischen Zeitung hat er einst damit geprahlt, er könne eine Leiche in Rekordzeit in handhabbare Teile zerhacken, zerlegen, zerstückeln. Es ist wirklich makaber. Dieser Tubaigi, wollen wir seinen Namen ruhig richtig aussprechen, hat eine Bilderbuchkarriere im saudi-arabischen Staatsapparat hingelegt. Laut Ermittlungen der türkischen Polizei landete dieser Tubaigi am 2. Oktober um 13.13 Uhr gemeinsam mit 8 saudi-arabischen Geheimdienstleuten und Militärs in einem Gulfstream 4 Jet des Kronprinzen, der gehört dem Kronprinzen Mohammed bin Salman, am Flughafen Istanbul. 6 weitere Männer trafen einige Stunden später mit einer zweiten Maschine in der türkischen Metropole ein. Überwachungskameras haben festgehalten, wie Tubaigi in Lederjacke und Ringelpullover den Passschalter passiert. Er checkte für 3 Nächte in einem Hotel nahe dem saudi-arabischen Konsulat ein, verließ die Stadt in Wahrheit jedoch schon am selben Tag wieder um 22.46 Uhr. Was in den 19,5 Stunden dazwischen geschah, darüber gibt es 2 Versionen. Und welche auch immer davon stimmt, auf jeden Fall geht es um einen Krimi, gegen dessen teils grausige, teils groteske Details jeder James-Bond-Film verblasst und der seit diesem Tag die Weltpolitik erschüttert. Das saudi-arabische Fernsehen behauptete, Tubaigi und seine Spießgesellen seien als Touristen in Istanbul gelandet. Schwer zu glauben, weil die Truppe nach ein paar Stunden schon wieder mit dem Jet nach Hause verschwand. Die Tourismustour war also die Botschaft, die eigene Botschaft zu besuchen. Die türkische Polizei ist hingegen überzeugt, Achtung, dass die 15 Männer, und dafür gibt es Beweise, eine entscheidende Rolle spielten bei dem mutmaßlichen Mord an dem saudi-arabischen Regimegegner Jamal Khashoggi. Er ist seit dem Besuch im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul an jenem 2. Oktober verschwunden. Türkische Ermittler und Geheimdienstler glauben zu wissen, was in diesen Stunden passierte. Das Kommando aus Riad wartete nach ihrer Version im Büro des Konsuls auf Khashoggi. Die Männer setzten ihn unter Drogen, verprügelten ihn, dann hackten sie ihm, er war noch am Leben und bei Bewusstsein, die Finger ab und nach andere Gliedmaßen und enthaupteten ihn schließlich. Tolles Spektakel. Das kann man ja in Saudi-Arabien auch live auf Marktplätzen ab und zu erleben. Da gibt es Enthauptungen und Steinigungen wie im Leben des Brian, wie in Zeiten Jesu Christus. Anschließend packte Forensiker Tubaigi, Achtung, seine Knochensäge aus, die er mitgebracht hatte. Nach Erkenntnissen der Türken soll er sich Kopfhörer aufgesetzt haben mit lauter Musik. Was für eine Musik das jetzt war, weiß man nicht. Er empfahl den Leuten im Nebenraum, es ihm gleich zu tun. Das machte die Arbeit leichter. Und dann zerteilte er Khashoggis Leiche. Es war wie bei Tarantino, sagte ein türkischer Fahnder. Tarantino, wir wissen, Quentin Tarantino. Die türkischen Behörden sollen laut einem Bericht der regierungstreuen Zeitung Yeni Şafak Tonaufnahmen besitzen, die den Mord dokumentieren. Also Tubaigi ist der Knochensäge. Das Oberhaupt, der Enthaupter, der Zerstückler. Das ist ein Gerichtsmediziner, Spezialist im schnellen Zerstückeln von Leichen. Da fällt mir jetzt ein anderer Name noch ein, okay. Der hört sich so ähnlich an. Das ist auch ein Zerstückler, nämlich Lopetegui. Das war bis gestern der Trainer von Real Madrid und der nach Ansicht vieler Merengues, also vieler Anhänger von Real Madrid, dafür verantwortlich ist, dass die in den letzten Wochen den Bach runtergegangen sind. Und dann haben sie eben sein Verschwinden gefordert, ne? Und haben dann unter anderem auch gesagt, der sollte doch einfach mal in eine saudi-arabische Botschaft reingehen. Dann sind wir das Problem los. Ne? Ja, solche Witze bieten sich jetzt leider an, solche makabren Witze. Die Sache ist leider zu ernst, um Witze zu machen. Aber wie gesagt, die Leute sind frech, blöd, ungehörig und reißen halt ihre blöden Witze all überall in den Kneipen. Wenn das in den Medien passiert, wird es dann natürlich ein bisschen unangenehm. Gut, kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten. Da gibt es auch noch einiges zu sagen und zu erzählen. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Also, die Barcelona-Nachrichten. Das erste Thema heißt Gift. In 38 Waggons des U-Bahn-Netzes von Barcelona wurde das gefährliche Asbest festgestellt. Die Stadtgesellschaft TMB, das heißt die Verkehrsbetriebe hier, gab am Montag letzter Woche bekannt, dass man 109 Waggons der Linien 1 und 3 untersucht habe. Es gebe aber keine Gefahr für die Gesundheit der Fahrgäste. Thema Raval. Zwischendurch gibt es leider immer wieder Messerstechereien in den Straßen dieser Stadt. Am vergangenen Wochenende mal wieder im Raval in der Calle Lancaster. Die Anwohner fordern bisher leider vergeblich mehr Polizeischutz. Gleich kommen wir auf dieses Thema nochmal zu sprechen. Bleiben wir beim Thema Verbrechen und Opfer in Barcelona. Mittlerweile wurde eine sehr ausführliche Statistik rausgegeben über die Verbrechens- und Kriminalitätssituation in der Stadt. Die Anwohner im Stadtzentrum von Barcelona, der Ciudad Vella, gaben in einer Umfrage Folgendes an. Gaben sie an, dass sie in diesem Jahr mehr Diebstähle und Raubdelikte erlitten haben als im Vorjahr. 43% ist hier die Steigerungsrate. Das ist eine erschlagende Zahl. Ein unglaublicher, ernüchternder Anstieg. Wie in den Hochzeiten der Drogenjahre, kommentiert ein Experte, ein Verbrechensexperte. Im gesamten Stadtgebiet beträgt der Anstieg der Kriminalitätsrate 19%. Multiviktimierungsrate liegt 2017 bei 2,1 im Gegensatz zu 2016 bei 1,8. 2,1 heißt, die Leute wurden 2,1 Mal ausgeraubt in einem Jahr. Das heißt, die wurden also im gleichen Jahr mehrmals Opfer von Aggressionen, Diebstahl und Straßenraub. Bei dem Treffen der Junta Local de Seguridad, wo Rathaus und Generalitat zusammenkommen, wird natürlich fleißig die Schuld hin und her geschoben. Tat das Rathaus nicht genug zur Verbrechensbekämpfung? Tut es nicht genug? Setzt die Generalitat zu wenig Mossos in den Straßen ein? Das sind die Fragen. Offiziell fehlen 1500 Polizisten in Barcelona. Madrid habe nicht genug Mossos genehmigt, hört man vom Concierge Buch und dem Mosso-Chef Andreu Martinez. Die Rede ist nun davon, Polizeikräfte umzugruppieren, das heißt aus bestimmten Stadtteilen abzuziehen und in kriminalitätsintensivere Bezirke zu verlagern. Zunahmen der Kriminalität gibt es besonders bei Diebstahlsdelikten und auch sexuellen Aggressionen. Thema Wohnungsnot. Die sogenannten Pisos Colmena, das sind die Bienenkorbwohnungen, in denen die Mieter in winzigen Wohnwaben ihr Dasein fristen sollen, will das Rathaus von Barcelona schlichtweg verbieten. Sie sollen keine Genehmigung bekommen. Eine Baufirma, die heißt Haibu 4.0, versucht seit einiger Zeit in Barcelona an Baulizenzen für ihre Mini-Wohnungen, ihre Mikrowohnungen ranzukommen. In Asien existieren diese Waben zum Hausen bereits seit langer Zeit. Wir sind keine Bienen, riefen die Anwohner von Sans auf einer Protestkundgebung am vergangenen 8. Oktober. Die Baufirma Haibu will nun vor die Gerichte ziehen und ihr Recht, diese Bienenwaben für Menschen bauen zu dürfen, einklagen. Thema Bombenterror. Bürgermeisterin Ada Colau hat am vergangenen Montag eine Gedenktafel zu den faschistischen Bombardierungen am 30. Mai 1938 an der Plaza San Felipe Neri eingeweiht. 216 Menschen, darunter viele Kinder, wurden damals durch die Terrorbomben getötet. Italienische Savoia 79-Maschinen warfen an jenem Tag ihre tödliche Bombenlast über dem Stadtzentrum ab. Um 8.55 Uhr und um 11.25 Uhr. 87 Gebäude wurden dabei zerstört. Etwas Lustiges zwischendurch. Es gibt einen Betrugsfall an der Uni. 4 Studenten wurden wegen Prüfungsklau am vergangenen Dienstag der Universität Barcelona verwiesen. Sie hatten die E-Mails eines Professors gehackt, waren an die Prüfungen rangekommen und hatten diese für 2000 Euro insgesamt an ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen verkauft. Es handelt sich um 4 Studenten der ADE, Administración y Dirección de Empresas, Verwaltungs- und Unternehmungsleitung. Ja, früh übt sich, wer ein Meister werden will. Thema Protestkultur in Barcelona. Je näher die Wahlen im nächsten Jahr rücken, umso lautstärker werden die Kritiken an Frau Bürgermeisterin Ada Colau. Immer mehr Bürgerinitiativen entstehen auf Bezirksebene, die gegen die Politik des Rathauses unter Barcelona en Comú protestieren. Da gibt es eine Bewegung, die nennt sich jetzt Tsunami Vecinal. Der Anwohner-Tsunami, trat im vergangenen Sommer zum ersten Mal auf den Plan, als die Unsicherheit in den Straßen des Raval für viele unerträglich wurde. Ciudad Bella und die Barceloneta, Bella Olímpica und Bessos haben sich rasch angeschlossen. Mittlerweile gibt es Bürgerinitiativen mit dem Namen Nosaltres Barcelona und Moviment Barcelona. Diese zeigen sich kritisch mit der Rolle, die die alteingesessenen Nachbarschaftsvereine spielen, wie die FAVB, die Federación de las Asociaciones de Veïns de Barcelona. Im Einzelnen, Tsunami Vecinal ist Separatismus orientiert. Dahinter steckt Puigdemonts PDeCAT. Und auch, komischerweise, die Ciudadanos, also rechte Parteien. Sie benutzen die Unzufriedenheit der Anwohner natürlich für ihre Parteizwecke, für ihre Parteiziele, Ada Colau zu stürzen und das Rathaus zu übernehmen. Es kamen 700 Leute zu einer Demo. Man hatte den Braten gerochen, als die ersten Estelada-Fahnen auftauchten. Die Bewegung verblubbert so ein bisschen. Dann gibt es die Bewegung Nosaltres Barcelona. Die wird von der Restaurantbesitzerinnung, dem Restaurantbesitzerberufsverband, unterstützt. Frauen wie Elisenda Roca, Benedetta Taliabur oder Frau Rosana Torres sind hier die Betreiber, denen es letztendlich darum geht, die ihnen unbequemen Terrassenneuregelungen zu kippen. Die wollen mehr Terrassen, die sind da sehr konkret. Die dritte Bürgerinitiative, Moviment Barcelona, wird von Geschäftsleuten betrieben und wurde im vergangenen Jahr gegründet. Dahinter steckt das Unternehmerforum Creiem en Barcelona, dessen Präsident heißt David Pau de Vida, und er erklärt, sie seien unpolitisch. Eine Sprecherin, Anna Roussel, meinte gegenüber der Presse, die Geschäfte der Stadt laufen nicht von allein. Man darf nicht gegen den Tourismus angehen und kämpfen, sondern man müsse ihn nutzen und verbessern. Qualität und Kulturtourismus wären hier eine Lösung. Und die vierte große Bewegung ist schon historisch alt. Das sind die Amics de la Rambla de Barcelona. Das ist eine Bürgerinitiative, die schon sehr lange existiert. Frau Alicia Berlanga ist die Sprecherin und sie betont, wir sind parteiübergreifend und wollen nicht nur Ramblas für Touristen. Wir brauchen richtige Anwohner, Kultur und reale städtische Infrastruktur auf den Ramblas. Und die letzte Meldung stammt von heute Morgen, ganz frisch hier auf dem Tisch. Makrooperation Narcopisos. 40 sogenannte Narcopisos, das sind Drogenumschlagsplätze in von Drogenmafia-Leuten besetzten Wohnungen in der Ciudad Bella, der Altstadt hier im Raval, wurden am frühen Morgen von der Polizei durchsucht und geräumt. Achtung, an der Operation nahmen 700 Mossos und 200 Guardia Urbanas, Polizisten und Polizistinnen, teil. Es soll zu zahlreichen Verhaftungen gekommen sein. The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live for your style, you are what you hear. Ich werde nicht euer Gegner sein, wenn alle plötzlich Freiheit schreien. Ich lass mich von der Zeit einholen, wenn trotzdem alle Gleichheit wollen, nehmt ihr mich bei der Hand und sagt's wird Zeit, dass jetzt auch du was wagst, dann werde ich die Faust erheben, von mir wird es Parolen regnen, doch werde ich nie die Erste sein, wo alle doch so glücklich scheinen, bis dann trink ich auf das schöne Leben. Was wir niemals sagen werden. für die Ewigkeit. Was glaubt ihr, was kommt nach dem Kampf? Wissensdurst und Toleranz. Ich hoffe doch, auch ihr hofft noch, genauso wird es sein. Und sogar wenn einer Zweifel legt, ist er damit nicht allein. Doch wer soll sich als erstes trauen? Vertraut es mit der Faust schauen. Bis dann. Kommen wir trinken auf das schöne Leben, das wir niemals haben werden. Ja, das ist wirklich Ironie. Das war ein Lied von Steiner und Madleina, das schöne Leben. Soeben erschienen. Die letzten Minuten mit Kultur hier im Niemandsland. Was gibt's, Werner? Kino wieder, die Masse, also es gibt eine, seit Freitag läuft er in den großen Kinos, El Fotografo de Mauthausen, der Fotograf von Mauthausen, habe ich noch nicht gesehen, aber steht ganz heftig auf dem Programm, vielleicht gehe ich da heute Abend mal rein. Ha? Alles, was man so hört und liest darüber, sehr sehenswert. Und das ist also jetzt in den großen Kinos. Erzähl doch mal kurz über den Inhalt. Hast du da Informationen? Aber, Mauthausen war eben dieses KZ, wo sehr viele Spanier hinkamen, dann nach Ende vom Bürgerkrieg, die entweder in Frankreich dann, also exiliert sind aus Spanien, nach Frankreich gegangen sind und dort dann von entweder vom Vichy-Regime oder geschnappt wurden oder direkt von der Gestapo. Und die meisten davon kamen dann nach Mauthausen und da hat also es einer von diesen Häftlingen geschafft, irgendwo immer eine Kamera zu verstecken und hat dann eben gefilmt unter permanenter Todesgefahr sowieso. Und darum geht's. Und diese Bilder wurden später auch bei den Nürnberger Prozessen als Beweismaterial verwendet. Die Regisseurin ist übrigens Frau Mar Targarona. Auch interessant. Hören wir mal kurz rein in den Trailer. Ein paar Worte. In Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Boix. No ha sido un intento de fuga. Les han disparado de frente. Es geht also um das Schicksal des Francesc Boix. Das ist der Fotograf von Mauthausen. Wir sehen hier die Bilder, die sind sehr realistisch und sehr, ja, wie von alten Nazi-Fotos nachgestellt. Okay, wie geht's weiter? Gut, und dann für diese Woche jetzt schon, die deutschen Filmwochen gehen weiter in der Filmothek bis einschließlich nächsten Sonntag noch. Also jeden Tag morgen der erste, Happy um 18.30 Uhr und dann jeden Tag auch oft zwei Filme pro Tag, unterschiedliche Anfangszeiten. Einige von diesen Filmen haben wir letzte Woche schon vorgestellt und bis zum nächsten Sonntag, also die letzte Vorstellung, an diesem Sonntag gibt es dann drei Filme, schon 16.30 Uhr Sommerhäuser, um 19 Uhr wird nochmal wiederholt Mackie Messer, ist ein Drei-Groschen-Film, nicht die Oper, und abends um 9:30 Uhr dann nochmal Magical Mystery oder die Rückkehr des Carl Schmitt. Also wer das ganze Programm sich angucken will, Website von der Filmothek. Und dann gibt's auch in der Filmothek, aber außerhalb von diesem Zyklus, am nächsten Donnerstag, 1. November, passend zu Allerheiligen, der Tag der Toten, gibt's da eine Filmvorführung um 18.30 Uhr. Im Grunde sind's zwei. Einmal ein Spielfilm von anderthalb Stunden Länge und anschließend noch ein Kurzfilm von 15 Minuten. Das wird hier angekündigt. Da gibt es hier in Katalonien eine Organisation, die heißt Dret a Morir Dignament, also das Recht auf ein in Würde zu sterben, verteidigt das Recht auf Euthanasie und medizinisch unterstützten Selbstmord von Patienten, die sich freiwillig vom Leiden befreien wollen. Und jetzt an diesem Donnerstag, kommt dann der Autor auch von diesem Kurzfilm, Eduardo Chapero Jackson, der wird den Film dann persönlich vorstellen. Und das wird sein, dieser Kurzfilm, erst nach dem Spielfilm. Und dieser Spielfilm, der heißt Hin und Weg oder Hin und Weg. Hannes leidet an der amyotrophen Lateralsklerose, einer unheilbaren neurodegenerativen Krankheit. Seine Absicht ist es, wie jeden Sommer mit seinen Freunden eine Fahrradtour zu machen. Hannes wählt als jährliche Radtour ausgerechnet Belgien als Ziel der Reise, um einen Arzt zu treffen, der Euthanasie praktiziert. Nach dem ersten Schock rafft sich die Gruppe auf, um mit ihrem todkranken Freund und dessen Frau noch einmal das Leben zu feiern, bis zum unausweichlichen Ende. Also großartige Darsteller und so weiter. Ja. Das wird in der Filmothek sein am nächsten Donnerstag um 18.30 Uhr und anschließend der Kurzfilm. Eine Familie erlebt die letzten Stunden ihres ältesten Mitglieds. Der zweite Teil der Trilogie A Contra Luz von Regisseur Eduardo Chapero Jackson. Und wie immer natürlich, wie der Name schon sagt, das Mittwochskino am Mittwoch im Goethe-Institut 19.30 Uhr von Edgar Reitz, Die andere Heimat. Mitte des 19. Jahrhunderts angesiedelt, Hungersnöte, Armut und Willkürherrschaft der Menschen in vielen Ländern Europas. Die wandern aus nach Südamerika. Etwas Besseres als den Tod findet man überall. Tja, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Das ist ja Edgar Reitz, kennt man ja mit seiner Chronik Heimat, ne? Und spielt also in diesem fiktiven Hunsrückdorf Schabach. Und es geht hauptsächlich um zwei Brüder, die erkennen, dass nur ihre Träume sie retten können. Also Exil oder nicht. Das wird am nächsten Mittwoch sein im Goethe-Institut um 19.30 Uhr. Und wie immer Gratis-Eintritt. Ja, ich möchte hier noch einmal an dieser Stelle quisiera saludar a todos los amigos y todas las amigas, compañeras y compañeros de Contrabanda FM, que ya se habrán enterado, nuestro compañero Pei ha muerto ayer. Pei, a las 6 de la mañana, ha muerto. Pablo Gómez Picasa, ya no hay Ríos de Dekar nunca más. Estamos tristes. Las banderas de la tierra de nadie, de Niemandsland, están a media asta. Pei ya no existe, ya no está entre nosotros. Tristes. Leb wohl, farvel. Adiós para siempre, amigo, compañero de la radio Contrabanda P. Niemandsland es una voz libre en un mundo no tan libre, todavía. Ich habe auch noch einen Film anzukündigen. Den kann man auf Internet gucken. Man geht einfach zur ARD Homepage und sieht da den fantastischen Konzertfilm Berlin Live. Eric Burdon. Regie führt Hannes Rossacher. Der Film ist 61 Minuten lang und es geht um das Thema Peace. Beim Thema Peace hat er in seinem Song und auch sonst immer klar Farbe bekannt. Eric Burdon setzt sich mit seiner Musik für den Frieden ein. Fans kennen seine Rufe No More War und Praying for Some Peace in the World als festen Bestandteil seiner Konzerte. Und es ist keine Folklore, sondern ein echtes Anliegen des Briten. Das Konzert bei Berlin Live spielt Eric Burdon exklusiv für die Arte-Zuschauer als seinen Beitrag zum Summer of Peace. Burdon schrieb bereits in den 60er Jahren Musikgeschichte. Mit seiner Band The Animals hatte er Jahrhunderthits wie House of the Rising Sun, Don't Let Me Be Misunderstood When I Was Young und den Protestsong We Gotta Get Out of This Place und Sky Pilot geschrieben. Und Burdon hat den Blues, den er so unvergleichlich singen kann wie kaum ein anderer. Auch wenn die zahlreichen Aufs und Abs des Rock'n'Roll-Lebens mit den üblichen Drogenexzessen nicht spurlos an ihm vorübergegangen sind, zeigt er auf der Bühne in Berlin einmal mehr, dass er zusammen mit seiner hochkarätigen Band spielend leicht den Saal rocken kann. Eric Burdons Wurzeln liegen im Rhythm and Blues und im Jazz. Seine Vorbilder Ray Charles und Bo Diddley hörte er intensiv in seiner Zeit als junger Arbeiter in den Kohleminen von Newcastle. Er hat in seiner Karriere gemeinsam mit Chuck Berry, Otis Redding und Bruce Springsteen die Bühne geteilt. Und mit Herrn Udo Lindenberg in Berlin, als er sozusagen vergessen und verloren war, da hat sein alter Kumpel Udo Lindenberg ihn bei einem Konzert in der Hasenheide auf die Bühne geholt. Und ab da ging es wieder ein bisschen besser aufwärts mit Eric Burdon. Das Konzert, das Burdon mit seiner War-Formation 1970 zum Beispiel mit Jimi Hendrix gespielt hat, ist ein Mythos der Popgeschichte, denn es war Hendrix' letzter öffentlicher Auftritt. Zwei Tage später war er tot. Erst jüngst wurde Burdon von Patti Smith und Iggy Pop als einer ihrer Lieblingsmusiker benannt. Unverdrossen setzt Eric Burdon seinen Weg fort für den Blues, für den Frieden und für großartige Konzerte und, Achtung, auch gegen den immer weiter um sich greifenden Rassismus. Hier hören wir einmal ein paar Auszüge aus diesem Konzert. Hi, this is Eric. Hallo, ich bin Eric Burdon und hier ist der Summer of Peace bei Arte. Hey. Geht auf die Homepage von Arte und guckt euch dieses Konzert an, es lohnt sich. Klasse Musik, ein jung gebliebener 78-jähriger Eric Burdon. Well, I always have to play. Ich spiele immer die alten Animal-Sachen, das wollen die Leute einfach hören. I mean, it's what people want. Gut, ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern und von dir. Tschüss, Werner. Okay, dann verabschiede ich mich auch. Es ist inzwischen kurz vor vier, ne? Und da wird es ja höchste Zeit. Da ist einfach die Uhr, hat noch die alte Zeit. Du, es ist kurz vor drei, ach so. Ja, hier stellt so schnell niemand die Uhr um. Okay, nächste Woche dann wieder zur gleichen Zeit, nicht wahr? Um 1 Uhr schon. Und eine Pfeife am Kamin rauchen. Aber ich bin hier. Die heutige Niemandsland-Sendung wird am kommenden Samstag, jawohl, von 10 bis 12 Uhr vormittags wiederholt und ist im Podcast zu finden unter www.kontrabanda.niemandsland.org oder www.niemandsland.kontrabanda.org oder www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, adeo, bye bye. Zähne nagen, lauter Dinge sinnlos sagen und auf dich fallen voller Gier, in deinen Körper zu versinken, deine Lippen leer zu trinken, dann verdursten wie ein Tier. Du, ich liebe dich, du, ich liebe dich. Deine stillsten Seiten greifen, manchmal deine Seele streifen und dir unendlich nah zu sein. Voller Neid auf jede Stunde und Minute und Sekunde, die schüchtern wollte dich befreien. Du, ich liebe dich. Deine Wege gehen, nur noch deine Züge sehen und sich an Kleinigkeiten freuen, dich mit Zärtlichkeit bestechen, dir die ganze Welt versprechen und jede Lüge zu bereuen. Du, ich liebe dich, du, ich liebe dich. nach immer mehr zu sehen und dich plötzlich anzuflehen. Du, hör, ich will ein Kind von dir. In Gedanken lange leben und sich selber aufzugeben und durch die Jahre ziehen mit dir. Du, ich liebe dich. Du, ich liebe dich. Du, ich liebe Saxophon.